Wolfgang Hildemann, wäre am 17. Juni 100 Jahre alt geworden. Beginnen wollen wir aber mit einer Komposition von Horst Lohse, der Bamberg Symphony. Es spielen die Bamberger Symphoniker, die Leitung hat Horst Stein. Thank you. Thank you. Horst Lohse, die Bamberg-Symphonie. Ein Konzertmitschnitt von 1986 mit den Bamberger Symphonikern unter der Leitung von Horst Stein. Heuer jährt sich sein Geburtstag zum 100. Mal und sein Todestag zum 30. Mal, Wolfgang Hildemann. Ein Komponist, Dirigent, Organist und Musikerzieher, der viele Jahre seines Lebens mit Franken verbunden war. Geboren wurde er am 17. Juni 1925 in Eger, dem tschechischen Cheb. Gestorben ist er am 25. August 1995 in Düsseldorf. Wolfgang Hildemann stammte also aus dem Sudetenland, in seinem Fall aus dem heutigen Grenzgebiet zwischen Oberfranken und der Region Karlsbad in Tschechien. Wie viele sudetendeutsche Musiker seiner Zeit studierte er an der Deutschen Akademie für Musik und Darstellende Kunst in Prag. Orgel bei Anton Nowakowski, Dirigieren bei Josef Keilbert und Komposition bei Fidelio Finke, bei dem auch Willi Spilling, der erste Leiter der Musikabteilung im Studio Nürnberg des Bayerischen Rundfunks, in die Lehre ging. Nach dem Krieg setzte Wolfgang Hildemann sein Studium am Nürnberger Konservatorium fort und schloss es 1952 mit dem Kapellmeisterexamen ab. Bereits 1946 begann er seine Tätigkeit als Musikerzieher beim gerade gegründeten Winsbacher Knabenchor. 1962 wechselte er an die Odenwaldschule Oberhambach in Hessen, 1969 an das Hugo-Junkers-Gymnasium im nordrhein-westfälischen Reit, wo er bis zu seiner Pensionierung 1990 blieb. Außerdem wirkte er als Dozent für Kirchenmusik und Komposition an der Fachhochschule Niederrhein in Mönchengladbach und war viele Jahre Leiter der Fachgruppe Musik der Kunstgilde Esslingen. Für sein kompositorisches Schaffen wurde er 1974 mit dem Johann-Wenzel-Stamitz-Preis und 1979 mit dem Kompositionspreis der Stadt Düsseldorf ausgezeichnet. Wolfgang Hildemanns Werkverzeichnis umfasst Chorkompositionen, darunter Lieder und Kantaten, Orgelmusik, Orchesterwerke sowie Ensemble- und Kammermusik. Das Ganze gekennzeichnet durch eine freie Handhabung der Zwölftontechnik, melodische Intensität und rhythmische Raffinesse. Unsere Concerto Bavarese-Ausgabe präsentiert jetzt gleich den mit Danza überschriebenen zweiten Satz der 1958 entstandenen Klarinettensonate, der mehr nach Strawinsky als nach Schönberg klingt. Außerdem eine kontrapunktisch kunstvoll aufgefächerte Bearbeitung des Kirchenliedes »Macht hoch die Tür« für den Winsbacher Knabenchor, mit dem Hildemann ja mehr als ein Jahrzehnt lang verbunden war. Darauf folgen drei weitere Kammermusikwerke: die Suoni Serade 11-12 Abendklänge, eine Suite für drei Flötisten und vier Flöten, Piccolo, Altbass und Subbass. Danach die auffühlend expressionistisch durchfurchte Fantasie plus Rondo für Violine und Klavier, sowie schließlich das Melodram Pompeianis ubique salutem für Klarinette bzw. Bassetthorn und Sprecher, der antike pompeianische Inschriften, zum Teil in derber Sprache, rezitiert. Nun aber zunächst Danza für Klarinette und Klavier von Wolfgang Hildemann. Thank you. Riccardo Bavarese, Wolfgang Hildemann, zum 100. Geburtstag. Wir hörten Danza für Klarinette und Klavier von Wolfgang Hildemann mit Eduard Brunner und Ernst Gröschel. Als nächstes Wolfgang Hildemanns Bearbeitung des Kirchenliedes Macht hoch die Tür für den Winsbacher Knabenchor. In einer Aufnahme von 1962 mit dem Winsbacher Knabenchor unter Hans Tamm. Von Wolfgang Hildemann. Das war der Winsbacher Knabenchor unter Hans Tamm in einer Aufnahme von 1962. Als nächstes von Wolfgang Hildemann Suoni Serale 11 und 12 für drei Flöten mit Frank Michael, Hanna Patzelt und Winfried Meyer-Erath Flöte. Thank you. Das waren Frank Michael, Hanna Patzelt und Winfried Meyer-Erath mit Suoni Serale 11 und 12 für drei Flöten von Wolfgang Hildemann. Aus seiner Feder jetzt Fantasie und Rondo für Violine und Klavier. Es spielen Sophie Hagemann, Violine und Ernst Gröschel am Klavier. Eine Aufnahme aus dem Jahr 1967. Thank you. Fantasie und Rondo für Violine und Klavier von Wolfgang Hildemann. Wir hörten Sophie Hagemann und Ernst Gröschel in einer Aufnahme von 1967. Es geht weiter mit der Komposition Pompeianis Ubique Salutem von Wolfgang Hildemann. Eine Aufnahme mit David Smyers Klarinette und Bassetthorn sowie Hugo Schloter Sprecher. Pompeianis ubique salutem, salutem, salutem. Pompeianer, alle, alle, überall. Salute. Ihr Bürger, Sklaven, Kinder, Politiker, Hausfrauen, Lehrer, Maurer, Zuckerbäcker, Goldschmiede, Obsthändler, Huren, Spitzbuben, Tagediebe, Krankenschwestern, Priester, Soldaten, Gauner, Gärtner, Gammler, Seeleute, Ärzte und Müllarbeiter. Pompeianis ubique salutem. Ob ihr es geliebt oder gehasst habt, ob ihr es verschönert oder verdreckt, ob es für euch eine Stätte der Wollust oder der Qual war. Ob ihr Recht oder Unrecht getan, ob ihr betrogen oder ab und zu ehrlich wart, oder nur geföllert, gefressen und gesoffen habt, Pompeianis ubique salutem. Fuimus, cari duo nos sine fine sodales. Nomina si queres. Caius et Aulus erant. Hier weilten wir. Schönste Stunden waren uns vergönnt, in Liebe vereint zum ewigen Bunde. Willst du die Namen wissen? Gaius und Aulus waren hier cari duo nos sine fine sodales, sine fine sodales. Virum ventre nolum eum, nolum eum, nolum eum. Das könnte dir so passen, du dicke alte Vettel. Dass ich dir meinen Mann abtreten soll, vielleicht gar verkaufen soll. Virum ventre nolum eum, nolum eum. Das könnte dir so passen, du dicke alte Vettel. Nur weil du so sehr auf sein gesundes, festes Fleisch geil bist. Kauf dir noch einen anderen und lass meinen in Frieden, du alte Schlampe. Virum ventre nolum eum, nolum eum. Virum ventre nolum eum, nolum eum. Thank you. Lucilius? Lucide sue? Ubique salutem. Seine Lucida grüßt Lucilius. Überall hin schickt er ihr seine Grüße. Ubique salutem. Communem numum dividendum sensio es, nam noster numus magnam habet pecuniam. Ich meine, ich beantrage, ich fordere, dass die Vereinskasse, die Gemeindekasse, die Staatskasse verteilt werde. Denn diese Kasse, alle diese Kassen, haben eine Riesenmenge Geld und ich hab keins. Communem numum dividendum censio est. Miximus in lecto, frateor, peccavimus hospes, si dices quare, nulla matella fuit. Wir nesten in die Betten. Lieber Herr Gastwirt, verzeiht uns, wir flehen euch an, lieber Herr Gastwirt. Lieber Herr Gastwirt, verzeiht uns, wir flehen euch an, lieber Herr Gastwirt. Nämlich, die Sache war die, die Umstände waren so. Wir wollten eigentlich, aber wir fanden ihn nicht. Wir suchten und suchten und suchten. Kein Nachttopf war zu finden. Und dann, und deshalb, lieber Herr Gastwirt, verzeiht uns, wir flehen euch an, lieber Herr Gastwirt. Lieber Herr Gastwirt, verzeiht uns, wir flehen euch an, lieber Herr Gastwirt. Lieber Herr Gastwirt. Admiror parieste non cedisse ruinis. Qui tot scriptorum tedia sustineas. Ich staune. Ich bewundere dich. Wand, Mauer, Stein. dass du noch nicht unter diesem Geschmiere so vieler Schmierfinken zusammengebrochen bist. Wolfgang Hildemann zum 100. Geburtstag. Wir hörten von ihm Pompeianis ubique salutem mit einer Rezitation pompeianischer Inschriften. Eine Aufnahme mit David Smyers Klarinette und Basshetthorn sowie Hugo Schloter Rezitation. Es geht weiter mit einem Werk von Dieter Buwen, die Sephirot. Sephirot in der kabbalistischen Zahlenlehre bezeichnen die Sephirot die 10 Emanationen aus dem göttlichen Einen, in denen die Gottheit in ihren unterschiedlichen schöpferischen Aspekten offenbar wird. Wir hören Günter Priesner am Saxophon und den Komponisten an der Orgel der Ludwigskirche in Saarbrücken. Thank you. Thank you. Thank you. Die Sephiroth von Dieter Buwen. Wir hörten am Saxophon Günther Priesner und Dieter Buwen an der Orgel der Ludwigskirche in Saarbrücken. Concerto Bavarese auf Bayern 2. Jetzt noch mit Musik von Uwe Strübing. Artotop, drei Skizzen für Orchester nach Bildern von Werner Knaup, Opus 100. Die Überschriften: Vulkan, Moderato Minaccioso, Wüste, Lento Pigro und Klippe, Allegro. Die Nürnberger Symphoniker unter der Leitung von Alexander Shelley. Artotop. Drei Skizzen für Orchester nach Bildern von Werner Knaub, Opus 100 von Uwe Strübing. Wir hörten die Nürnberger Symphoniker. Die Leitung hatte Alexander Schelly. Das war ein Konzertmitschnitt von 2010 aus der Nürnberger Meistersingerhalle.